herzlich willkommen zum Uncast Episode 574, die Hoffnung der 6. Ja, Pixel 6 wird diese Woche ein interessantes Thema sein, oder zumindest heute beim Uncast. Genau, aber ich möchte vorher noch ein paar andere Sachen hier erwähnen, und zwar Entwicklungen im Bereich der Chips, ja, also der Computerchips. Wie ich ja schon letzte Woche erwähnt habe, hat Huawei wohl jetzt eine eigene Chip-Sparte, ja, verstärkt und macht jetzt die Prozessoren direkt im Haus. Und das wurde jetzt bestätigt, auch durch andere Quellen. Und damit, man kann es wohl sagen, ist es wohl ein Fakt, und damit wird der Weg hin vollendet, ja, was ich auch ganz am Anfang dieser Auseinandersetzung gesagt habe, das wird China weit nach vorne bringen und wird jetzt eben dazu führen, dass sich hier China weiter abnabelt und unabhängiger wird, ja. Es ist, tja, wie soll man sagen, ne? Diplomatie ist nicht einfach. Es ist ein Geben und Nehmen. Ne? Hätte man das so nicht gemacht, ja, und vielleicht das über andere Wege abgesichert, die eigenen Netze so, und Huawei nicht so barsch angegangen und dann sogar noch ein Geräteverkaufsverbot oder wie man das so sagen möchte, ja, oder Handelsverbot mit Huawei, ne? Ist ja kein Geräteverkaufsverbot, sondern Handelsverbot der USA. Und dann hätte man durchaus noch Einfluss gehabt. Ja? Jetzt ist es vorbei mit dem Einfluss. Das wird Schule machen, das Beispiel. Huawei macht also jetzt die eigene Chip-Produktion also zur Priorität, ja, und dabei wird eben dann mit eigener Technologie, mit einigen eigenen Fertigungsstrecken, eigene Prozessoren gebaut, die natürlich kompatibel sind, und das heißt auch, dass mittelfristig, kurzfristig glaube ich nicht, weil da wird es bestimmt Verbote geben, diese Huawei-Chips einzusetzen, ja, so viel zur freien Marktwirtschaft, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Aber mittelfristig wird es dazu führen, dass diese Geräte oder diese Prozessoren noch in ganz anderen Geräten benutzt werden, vielleicht auch schon dann von Anbietern, die gar nicht mehr in China ansässig sind. Und somit baut jetzt gerade Huawei eine Konkurrenz auf zu Qualcomm, zu MediaTek auch, ja, wobei das ja auch ein chinesischer Produzent ist, um hier vollkommen unabhängig zu werden. Und damit ist hier der Weg eingeschlagen. Das wollte ich nochmal erwähnt haben. Also das hat sich hier bestätigt. Huawei wird jetzt selbst US-Chips quasi ersetzen durch eigene Produktionen und auch durch weitere chinesische Produkte. Und ja, so treibt man dann quasi die Firmen zur Unabhängigkeit. Und das ist kurzfristig zwar übel, mittelfristig ist das eigentlich richtig. So sieht es aus. Play Store für Wear OS hat jetzt wird eine neue Oberfläche bekommen. Man möchte also hier auch diese Oberfläche im Store, ja, umsetzen, dass eben das Wear OS erfuhr. Ja, und das wiederum ist ja auch gekoppelt mit dem neuen Material View Design von dem Android 12. Und damit schließt sich schon so langsam der Kreis, was ich was eigentlich für Google-Verhältnisse ungewöhnlich ist. Ja, normalerweise haben die immer viele Baustellen gleichzeitig, ja. Aber jetzt scheint es so zu sein, als ob sie rechtzeitig zum Start von Android 12 bei den wichtigsten Diensten tatsächlich das neue Design auch schon eingeführt haben. Und damit heißt es natürlich auch eine relativ einheitliche Bedienung, ja. Was manche User gar nicht so verkehrt finden, denn manchmal hat man eben doch Schwierigkeiten, sich immer wieder bei verschiedenen Produkten umzugewöhnen. Ich hatte da eigentlich noch nie große Schwierigkeiten, aber ich kann schon nachvollziehen, dass man doch lieber vielleicht ein grundsätzliches Design haben möchte. Ja. Und wo man sich eben drauf zurückbesinnen kann, wenn man mal nicht weiter weiß, ist, denke ich, in Ordnung. Schlecht ist es jedenfalls nicht. Ansonsten, was wird's da an großen Neuerungen geben, außer optischen Dinger? Naja, vom Wear OS her ja eine ganze Menge, aber der Store selbst wird tatsächlich eben nur durch kosmetische Sachen hier geändert werden. Ne? Tja, des einen Freud ist des anderen Leid. Tja, die Werbeanbieter, die verlagern sich gerade auf Android. Ja, das ist sowohl, ihr werdet lachen, das ist sowohl gut als auch schlecht. Ja, gut aus dem Grund natürlich, wenn die Werbetreibenden von Apple weggehen und zu Google kommen. Und genau das passiert momentan und zwar relativ stark. Die Bewegung ist relativ stark. Die fliehen von Apple und kommen zu Android. Warum? Wegen den restriktiven Apple-Voraussetzungen, ja, dieses sogenannte App-Tracking-Transparency-Feature. Ja, und da wollen eben die Werbetreibenden nicht mehr auf dieser Plattform hier präsent sein und sagen, nee, okay, dann gehen wir halt zu Android, dann können wir vielleicht noch mehr verdienen als mit diesen Voraussetzungen, die es bei Apple gibt. Ja. Auf der einen Seite eben, wie gesagt, für die Firmen gut, für die Plattform, ja, vielleicht auch, weil je mehr Firmen eben tatsächlich wechseln zu der neuen Plattform, desto größer ist auch die Chance natürlich, dass eben hier die Android-Plattform weiterhin prominent bleibt und vielleicht dann auch irgendwann in Sachen Umsatz hier die Apple-Plattform weit hinter sich lässt. Ja. Bis dorthin ist es noch ein weiter Weg, aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt schlecht, weil was man als Anwender genau nicht haben will, ist ja die Werbung. Ja, also von daher, aus Anwendersicht ist das, oh nein, können die nicht bei Apple bleiben? Ja, bitte, nein, kommt nicht zu Android. Ihr seid nicht willkommen. Ja, von der Nutzerseite her. Aber für die Plattform selbst, für die Entwickler möglicherweise, dann auch ein Anreiz. Ja, und tja. Ich kann nicht sagen, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Von meiner persönlichen Anwendersicht her finde ich schlecht. Es gibt sowieso schon viel zu viele Werbung in Spielen integriert. Ja. Das macht schon gar keinen Spaß mehr. Aber auf der anderen Seite, naja, die dort, wo die Wirtschaft brummt, ja, wird es auch eben solche Werbeanbieter geben. Und wenn es dort keine Werbeanbieter gibt, dann ist die Plattform tot. Ja, das muss man auch sagen. Von daher ist es ein gutes Zeichen für die Plattform, wie gesagt, dass von Apple jetzt massenweise hier die Werbeanbieter wechseln zu Android. Aber naja, noch mehr Werbung auf Android. Ich weiß ja nicht, muss das denn sein? Ja, Google steht auch einem Verfahren in den USA über ein Play Store Monopol gegenüber. Und da habe ich mich wirklich gefragt, Leute, also, wo kann denn da ein Monopol gesehen werden? Ja, also ich verstehe, dass man zum Beispiel bei Apple ein Monopol sieht. Warum? Weil es keine offizielle, legale oder sagen wir mal offiziell ermöglichtes Verfahren gibt, um eben eine App zu installieren ohne den App Store von Apple. Sprich, es ist ein Sideload. Ja, es gibt zwar Jailbreak bei einigen iOS-Versionen, ja, aber das ist ja etwas, was nicht geduldet wird von Apple. Ja, Garantieverlust und so weiter. Während es bei Google durch die Sideload-Funktion, das ist eine Einstellungsgeschichte, auch wenn die mittlerweile immer weiter, ich habe ja auch schon davor gewarnt, immer weiter zurückgeschraubt wird und immer komplizierter wird, da muss vielleicht Google auch nochmal nachbessern, nach dieser Beschwerde hier. Aber trotzdem kann man noch ganz normal Apps installieren, ohne dass man den Play Store nutzen will. Und zwar auch ohne, dass die Garantie entfällt und ohne, dass man das Gerät routen muss oder sonstiges Technisches verändern muss, sondern das geht einfach so. Ja, einfach so. Jede App von jeder Website könnt ihr eine runterladen und installieren. Zwar ist es nicht immer zu empfehlen, ja, aber es geht. Ja. Von daher, wo soll denn da das Monopol sein? Es stimmt ja noch nicht mal, dass es ein Monopol ist, weil es gibt ja sogar noch andere Play Stores oder andere App Stores, beispielsweise F-Droid. Wie oft habe ich das schon erwähnt, ja? Oder das APK Pure. Also so viele verschiedene Plattformen, sowohl im Internet als auch als App, gibt es auf Android, wo ihr neue oder andere Apps aus dem Play Store nicht, aber aus anderen Stores, ja, installieren könnt. Es gibt kein Play Store Monopol auf Google. Es gibt nur den Play Store und jeder Anwender und jede Firma, jeder Programmierer, der das nicht will, dort anbieten, weil ihm die Konditionen nicht passen, kann nicht nur die App selbst auf seiner eigenen Webseite ohne weiteres vertreiben, sondern er kann auch selbst einen App Store gründen als Konkurrenz zu dem Google Play Store. Das ist ganz, ganz okay. Da hat Google auch nichts dagegen. Ja? Nur, das Problem scheint hier zu sein, dass, ich weiß nicht, dass die vielleicht denken, diese Leute, die diese Klage jetzt eingereicht haben, dass es nur den Play Store gibt und dass Google hier diesen Play Store öffnen muss. Ich weiß nicht, wie, auch das ist eine Frage, wie soll denn Google den Play Store noch weiter öffnen? Ich meine, es gibt ja nur eine recht rudimentäre Kontrolle, ja. Also grundsätzlich hat man natürlich seine Terms of Services, TOS, ja, klar, also die AGB, aber, und die müssen natürlich eingehalten werden von allen, die dort Programme veröffentlichen, aber ansonsten gibt es da nicht so viele Einschränkungen wie vergleichbare Stores, ja. Klar hat sich in den letzten Jahren das auch ein bisschen verschärft, weil eben sicherheitstechnisch immer wieder große Schwierigkeiten kamen, ja, also zum Beispiel das Einstellen von Apps, wenn das schneller geht als die Überprüfung durch die entsprechenden Mechanismen beim Google Play Store, dann können immer wieder Sachen durchrutschen. Und man sieht ja auch, gerade letztens wurden ja wieder einige Apps aus dem App Store, aus dem Play Store gelöscht, weil die Passwörter abgefragt haben, ja, geklaut haben tatsächlich. Und das kann eben zum Beispiel passieren, wenn eine App ein Update bekommt, ja, die ist installiert, alles ist wunderbar, dann bekommt die App ein Update und dann ist auf einmal nicht mehr alles wunderbar. Ja. Und das ist natürlich auch eine schwierige Sache, wenn das passiert, wie da dann eben ohne Kontrolle überhaupt noch dem Ganzen her, wie man dann dem Ganzen Herr werden will, das frage ich mich auch. Also, Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, nur ich sehe hier aus keinerlei Richtung, sehe ich hier ein Monopol von Google, was den Play Store anbetrifft oder was Play Stores anbetreffen. Also ich meine, es ist ja ganz klar, dass die Plattform, die Google anbietet, die gehört Google und fertig. Ja, nur es ist ein Monopol wäre, wenn es sonst keine Möglichkeit mehr gibt. Ja, also ja, wenn was weiß ich, wenn ihr jetzt hier eine Tankstelle wollt, ja, und es gibt noch ja, eine Firma, ja, die von der ihr Öl oder Benzin kaufen könnt, ja, dann wäre das ein Monopol. Sobald es mehrere Konzerne gibt, ist es kein Monopol mehr. Dann kann man höchstens noch aufpassen, dass es nicht so kartellrechtliche Probleme gibt. Ne? Aber ansonsten das ist es kein Monopol. Ist nun mal so. Ansonsten könnten wir gleich alle Firmen wie jetzt gerade im Ölbereich, ja, also alle Tankstellen, die es noch gibt, können wir an Tisch machen dann, weil das wären alles Monopole, wenn man das so will. Also ich finde das alles sehr, sehr komisch, was hier gemacht wird gerade. Und wenn das jetzt eine andere Firma gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja klar, die wollen natürlich das Beste aus sich rausholen, jetzt mit diesem Gerichtsverhandlung gegen Apple, dass da dann eben auch gegen Google ein bisschen geschossen wird, okay, aber das waren 36 US-Staaten, die jetzt gegen Google wegen monopolistischer Aktivitäten hier eingegriffen haben. Das ist meiner Meinung nach vollkommen haltlos. Ich bin mal gespannt, was da dabei herauskommt. Also mein Rechtsempfinden ist da so, dass ich das noch nicht mal in Betracht gezogen hätte, dass sowas überhaupt möglich ist, weil es gibt kein Monopol. Ganz einfach, es gibt es nicht. Google Pay hat jetzt eine neue Funktion, allerdings erst mal nur in den USA. Ja, ich würde mir für viele Leute wünschen, ich brauche es zwar jetzt nicht, aber ich würde es mir für viele Leute wünschen, dass es das auch bei uns gibt. Und zwar eine Debitcard, also eine Auflade-Visa-Karte in der Google Pay-App für alle Google Pay-Nutzer. Das kann man dann eben zum Beispiel nutzen, um generell zu bezahlen, wenn man beispielsweise, ne, das gibt es ja immer noch, hat zum Beispiel keine Visa-Karte, ja, hat auch keine Bank, die irgendwie in NFC-Bezahlung unterstützt, ja, gibt es immer noch. Und ja, dann kann man mit seinem NFC-Gerät eben nicht einkaufen, ne? Auch Zahlungen, jetzt internationale Zahlungen über das Smartphone beispielsweise, geht natürlich nicht. Ne, so und so. Ja, und dann hat Google gedacht, okay, wir können Folgendes machen. Wir bieten eine Debitkarte ein, also eine Auflade-Visa-Karte. Das heißt, man kann dann per Banküberweisung beispielsweise auf diese Karte Geld draufladen. Ja, so, dann ist das auf dieser Visa-Karte, auf dieser virtuellen Visa-Karte. Ja, und von dort aus kann man dann bezahlen, sowohl mit NFC an der Ladenkasse als auch eben zum Beispiel im Play Store, ja, über diese Debitkarte auf diesen aufgeladenen Betrag eben zugreifen. Ja, coole Sache. Das ist etwas, was ich mal eine ganze Zeit lang benutzt habe, als so eine Debitkarte, ja, die immer wieder aufgeladen habe. Ja, und damit ich eben im Internet quasi international zahlen konnte, irgendwann hat sich das dann nicht mehr, da war ich einfach zu faul und da habe ich mal wieder eine richtige ausstellen lassen. Ja, die gibt es bei verschiedenen Banken dann auch kostenlos und dann habe ich eben diese Debitkarte nicht mehr gebraucht. Aber trotzdem, das ist eine Geschichte. Übrigens immer noch interessant für Leute. Das mit der Kreditkarte ist ja so eine Sache. Wir sind lange davon entfernt, dass jeder jetzt eine Kreditkarte bekommt. Ja, also nicht jeder bekommt eine Kreditkarte. Ist leider immer noch so. Und diese Debitkarte, die gibt es immer. Also da braucht man keine Schufa-Auskunft oder sonst was. Ja, da kann man Hals über Kopf verschuldet sein. Diese Visa-Debitkarte kriegt man auf jeden Fall. Aus einem ganz einfachen Grund, weil das eben keine echte, sagen wir mal, Kreditkarte ist. Die Firma gewährt da keinen Kredit, sondern man kann nur das ausgeben, was man einbezahlt hat. So, und dann ist es natürlich auch null Risiko für diese Betreiber, ja, da man nichts überziehen kann. Ja, wenn kein Geld drauf ist, kann man nichts bezahlen. Fertig. Ja. Und von daher ist das eine gute Sache. Ich kann auch verstehen, dass es Google mit Google Pay nicht direkt macht. Theoretisch könnten die das ja so machen. Die hatten ja auch mal so einen Bezahldienst, den haben sie aber wieder eingestellt. Das heißt, man könnte ja auch, ich glaube, Google Wallet hieß das Ganze mal. Heute ist, glaube ich, Google Wallet was anderes. Früher war das wirklich so ein Bezahlding. Man konnte also auch hier Geld überweisen auf das Google Wallet. Ja, und dort hat man das dann eben gehabt, so wie bei PayPal, ja, also Guthaben. Und dann konnte man das von dort aus ausgeben. Aber das ist natürlich für eine Firma extremer Aufwand. Ja, also die müssen da finanztechnische Sachen machen und zwar in jedem einzelnen Kackland. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja. Aber wirklich, da hat jedes eigene kleine Land hat da eigene Bestimmungen und das ist da gar nicht abzusehen, wenn man internationales Unternehmen ist, ja, was da für Probleme auf einem zukommen können. Aber wenn man das jetzt über jemand macht, der eben da schon sehr viel Erfahrung hat, Kontakte hat und so weiter, wie im Visa beispielsweise, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Ja. Natürlich auch die Akzeptanz dann relativ hoch, ja, wenn man mit NFC bezahlt. Da muss ja auch der Provider dazu passen und deswegen ist es hier auch gut, dass das über das geht. Ich meine, klar, man kann natürlich fragen, ja, es geht ja auch über PayPal, Bankkonto einbinden auf PayPal, dann PayPal aktivieren in der Google Pay App und dann kann man überall mit PayPal zahlen, mit der man auch hier mit der Bankkarte bezahlen könnte. Kein Problem. Also ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber trotzdem, ich finde, das ist hier sehr interessant, diese Möglichkeit, zumal man eigentlich dafür auch kein eigenes Konto bräuchte, ja, soweit ich das überblicken kann. Und damit ist man maximal unabhängig. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Google Pixel. So, erstmal ganz kurz vorneweg. Es wurde angekündigt, Google Pixel 6 und 6 Pro soll 5 Jahre Android-Updates bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass das heißt Sicherheitsupdates. Ja, und vielleicht mit Glück 3 Jahre echte OS-Updates. So gehe ich einfach mal davon aus. Alles andere wäre natürlich sehr genial. Ja. Wenn das auch tatsächlich Android-Updates für 5 Jahre wäre. Allerdings hätte das auch wiederum einen Effekt auf neue Geräte, auf neue OS-Versionen auch. Wenn die das machen würden, dann wären die nicht mehr so frei in der Entwicklung, wie sie das jetzt sind, weil die dann immer darauf achten müssen, dass eben Google Pixel 6 noch läuft, auch bei einer Version in 5 Jahren. Und das ist eine wirklich lange, lange, lange Zeit. Das würde also die Möglichkeiten des Updates innerhalb von 5 Jahren doch ziemlich einschränken und das würde ich ehrlich gesagt nicht wollen. Ja. Deswegen 3 Jahre OS-Updates, das ist schon ziemlich viel. 5 Jahre Sicherheitsupdates, okay. Das wäre dann eine vernünftige Sache. Ja, und das ist noch nicht alles mit dem Google Pixel Pro. Das Design, ja. Wurde jetzt mehr oder minder bestätigt auch ja, dieses untypische Design und der Spezialchip, der eben dort vorhanden sein soll, ist wohl tatsächlich wahr. Ja. Und das heißt, man darf einiges Neues erwarten. Ja, und jetzt sind dann auch tatsächlich neue Bilder aufgetaucht. Die werde ich auf jeden Fall verlinken. Die zeigen, was da für eine Kamera drin ist. Also das sind diesmal keine Renderings, sondern echte Fotos, die da gemacht wurden. So wird zumindest versprochen. Ja. Einmal sieht man da auch das Android U Design und dann sieht man eine interessantes Kamera-Array bei dem Pro 6, also bei dem 6 Pro. Ja. Da sind nämlich drei fette Kameras drauf und eine Periskop-Kamera sogar. Das lässt natürlich hoffen. Alles, was man bisher jetzt darüber weiß, ist, dass hier 6,7 Zoll Display OLED-Screen verarbeitet werden soll, 50 Megapixel Weitwinkelkamera, eine 48 Megapixel Telekamera, das wäre mal genial, und eine 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Ja. Das Pixel 6 Pro wird dann auch mit 12 GB RAM ausgeliefert werden. 12, 128, 256 oder wahlweise 512 GB Storage. Wenn sich das bewahrheiten würde, wäre es ja mal noch gut und Google wäre endlich wieder in der Gegenwart angekommen. Das wäre schon mal sehr schön. 5000 mAh Akku runden das Ganze auf. Das Pixel 6, also ohne Pro, das kommt mit einem 6,4 Zoll Display. Da gibt es auch nur zwei Kameras, 50 Megapixel Weitwinkel und 12 Megapixel Ultraweitwinkel. Und etwas schwächeren Akku. Auch nur 8 GB RAM und 128 GB Storage. Gerade das 128 GB Storage ist doch ziemlich wenig. 8 GB, okay, habe ich schon vor 2 Jahren gehabt, hier bei meinem Honor View 20, aber trotzdem, gut, okay, könnte man noch durchgehen lassen. Also für mich hört sich an, als ob das Pixel 6 Pro allerdings die einzige vernünftige Lösung ist mit 12 GB RAM und dann mindestens 256 GB Storage für mich, möglicherweise 512 GB Storage. Aber wir müssen natürlich noch abwarten, wie sich da das alles entwickelt. Vor allem, es wird dann, und das ist noch völlig ungeklärt, es wird ja dann alles hängen am Preis. Ja, also ich meine, diese Leistungsdaten, die hören sich gut an für ein Pixelgerät. Das muss man ja schon leider sagen. Bisher war es immer so, wenn ich Leistungsdaten von Pixelgeräten vorgelesen habe, beim Pixel, ab dem Pixel 3 war das, glaube ich, ja. Das sind mir fast die Tränen in die Augen gekommen. Da musste man sich fast schämen dafür. Da musste man sich schämen dafür, dass Google so etwas auf den Markt bringt. Ja, wirklich. Das war wirklich traurig. Jetzt sieht es so aus, als ob, wenn sich das bewahrheitet, also Google die Kurve gekriegt hätte und wenigstens wieder Smartphones macht, die in der Gegenwart angekommen sind. Ja. Das wäre eine vernünftige Sache. Der Custom-Chip, da klar, da weiß man noch nicht so viel drüber. Ne? Auch da muss man natürlich abwarten mit Benchmarks und so weiter und hoffen, dass diese Benchmarks dann auch fair sind. Anders wird es momentan nicht gehen. Aber der Preis, wie gesagt, der wird natürlich alles entscheiden, denn diese Ausstattung gibt es heute schon bei vielen Handys. Bei vielen Handys, die um die 600 Euro sind, ja, teilweise sogar drunter sind, unter 600 Euro mit diesen Leistungsdaten. Und da muss man schon sagen, der Preis wird bestimmt ein Problem sein. Also wenn Google hier nicht auch im Preis eine 180 Grad Kehrtwende macht, ja, dann sehe ich zwar das Pixel 6 als gut ausgestattetes Gerät oder 6 Pro als gut ausgestattetes Gerät, aber eben zu teuer. Ja, aber das will ich noch nicht sagen. Ich hoffe darauf, dass Google verstanden hat, dass man heutzutage ein unglaublich gutes Gerät bekommt mit mindestens der Ausstattung, wenn nicht noch sogar mehr, ja, für einen Preis von 600 Euro, ja, und das muss dann eben auch zumindest mal in diesem Bereich sein, ja. Ich setze da mal die 700-Euro-Grenze. 700 € für das, dass es ein Google-Telefon ist. Ansonsten wäre die Grenze 600 € mit diesen Daten, was bisher bekannt ist. Ja, und da können die noch so sagen, ja, Custom Chips und bla bla bla. Das ist alles uninteressant, das spielt alles keine Rolle. Ja, das sind interne Optimierungen, die Google macht, um, dran dürfte raten, um Geld zu sparen. Und deswegen hoffe ich aber auch darauf, dass es vielleicht doch günstiger wird als die Geräte, die vorher gebaut wurden. Vielleicht macht Google ja jetzt mal einen Coup, so wie damals bei der Nexus-Reihe, als die, ich sag's immer wieder, ja, weil das war damals richtig der Hammer, ja, als die damals das beste Android-Smartphone rausgebracht haben, zum günstigsten Preis. Das waren noch Zeiten. Das billigste und beste. Cool. So muss man das machen. Ja. Nun denn, also, so sieht es aus. Sehr viele Hoffnungen ruhen auf dem Pixel 6. Was die Zukunft von dieser Reihe, von dieser ganzen Pixel-Reihe betrifft, ja, als Referenzgeräte vielleicht mal wieder etablieren. Momentan sind hier Referenzgeräte ganz andere. Ja, zum Beispiel Samsung-Geräte. Ja, aber man muss sich mal vorstellen, sogar Realme GT ist mittlerweile eher ein Referenzgerät. Ja, und das ist schon wow. Da muss man schon mal schlucken, ne? Wenn man das so sieht. Aber, wie gesagt, vielleicht ist da ja jetzt was im Kommen. Ja, für Nutzer von Android Jelly Bean wird es jetzt erstmal ruhig werden, denn, oder was heißt, erstmal wird es jetzt ruhig werden, denn es gibt bald keine Play Service Updates mehr für Android Jelly Bean. Ich meine, es ist kein Drama, ja. Nur zur Info, Jelly Bean ist Version 4.1, 4.2, 4.3. Ja. Ist ein Wunder, dass es überhaupt noch Play Service Updates bekommt. Ja, aber auf der anderen Seite, ja, es gibt halt immer noch Geräte mit diesen Versionen. Unter anderem habe ich auch noch so eins, ein Pipo-Tablet. Ja, hat auch noch diese. Das bekommen. Das heißt, ich muss auch nochmal gucken, dass ich noch das letzte Update eben bekomme und dann, jopp, war es das dann wohl. Schade. Einige Geräte werden dadurch eben ja, prinzipiell unbrauchbar. Auf der anderen Seite haben die eben mal schon ihren Zenit total überschritten. Das letzte Update war die Version 21.30.99. Und wurde dann, wann war das, in welchem Jahr? Oder es wurde angekündigt 2012, also vor 9 Jahren, das Jelly Bean. Und damit hat es natürlich schon viele, viele Monde gesehen. Und ich glaube, dann jetzt auch mal langsam Zeit dafür. Jo, was haben wir denn noch hier? Ja. Alle Modelle der Xiaomi MiPad 5 Serie werden ein 2K 120 Hz Screen haben. Also ein relativ gutes Display. Ja, da kann man nichts sagen. So heißt es zumindest in diesen zahlreichen Leaks, die jetzt mittlerweile wie, ja, was weiß ich, wie Gras aus dem Boden sprießen. Ja, unglaublich. Man munkelt auch von einem Snapdragon 870 und auch Modelle mit einem Snapdragon 860 und 768, je nachdem. Es gibt wieder mehrere Modelle wie üblich, ja, damit man ja nicht weiß, was man nehmen soll. Eigentlich könnten die sich doch diese anderen Modelle einfach nur das Beste fertig. So, die anderen Modelle braucht man nicht. Verwirrt nur. Also 10,9 Zoll, also fast 11 Zoll Display. Ja, 2560 mal 1600 genau ist in der Bildpunktauflösung. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Touch Sampling Rate von 240. Und das ist ja nicht ganz so schlecht. Übrigens auch ein 4096 Level Touch Control. Das heißt also auch so eine Erkennung, wie stark man draufdrückt. Interessant. Und damit auch eine perfekte Unterstützung für diesen Pen, der dort verwendet wird, also für diesen Stift, den Eingabestift. Ja, Flaggschiff-Tablet wird also erwartet hier von dem Teil und naja, mal gucken, wie das so wird. Auch hier wird natürlich der Preis eine exorbitante Rolle spielen, wie immer bei diesen Sachen, aber ich bin überrascht davon, dass es hier wieder so eine Nachfrage offenbar gibt nach Android-Tablets und Xiaomi Mi Pad oder Mi Pad wäre schon eine sehr interessante Sache. So, dann gucken wir nochmal. Ah ja, Realme hat natürlich auch jetzt ne, was durchsickern lassen und zwar auch ein Pad. Das Realme Pad. Ihr seht, es geht wieder los mit den Android-Tablets. Unglaublich. Was mir allerdings bei diesen zwei Fotos, die da jetzt aufgetaucht sind, sehr stark oder was mir da sehr stark auffällt, ist, dass dieses Gerät von den Leuten immer im Porträtmodus gehalten wird. Das sieht relativ lächerlich aus. Ziemlich lächerlich. Ich hoffe, das ist kein Nutzungs- oder Software, in Anführungszeichen Feature, bei dem man eben das Gerät standardmäßig im Porträtmodus halten soll. Das sieht dann nämlich wirklich aus, als ob ihr ein mega Trümmerphone habt. Das ist echt witzig. Ja, also ich würde mich. Also mir hat sofort ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, wenn ich das nur auf Fotos sehe. Ich glaube, wenn ich das draußen sehe, würde ich mich kugeln vor Lachen. Ja. Das sieht echt aus so wie so eine Satire, ne? So, ja, hier, ich habe mein neues Phone hier, guck mal, voll genial. Und so, ja, aber mein Phone ist größer und dann so voll der Riesentrümmer, so, boah. Ja, das sieht wirklich so aus wie so ein riesiges Realme-Phone. Ich hoffe, das ist keine Software-Sachen, dass die Leute das alles so halten hier in diesen, auf diesen Fotos, ja. Das wäre schon ziemlich übel. Nee, nee, nee. Naja, hoffen wir das Beste. Also vom Formfaktor her, muss ich sagen, wird es auch kein herkömmliches Tablet sein. Das heißt, wenn man das in Landscape-Modus hält, ist es sehr dünn und sehr lang. Vielleicht halten es deswegen auch die Leute automatisch in den Portrait-Modus, also nach oben. Aber nee, also wirklich, oh, ich kann es gar nicht ausdrücken. Das ist bizarr. So, Future Google Chipsets könnten AMD-GPUs haben. Ja, Leute, so sieht es aus. Das sagen momentan neueste Gerüchte, ja. Denn man denkt offenbar bei Google darüber nach, dass in Zukunft bei ihren eigenen Chipsätzen, ja, wohl auch AMD zum Zugen kommen könnte und eben nicht nur die herkömmlichen GPUs, ja, das wäre äußerst interessant, ja. Allerdings darf man da noch nichts erwarten bei dem Google 6, bei dem Google Pixel 6, denn das ist zu früh. Da musste Google ja auch sehr schnell reagieren. Ja, und von daher darf man das noch nicht erwarten. Es ist zwar ein Custom-Chip, aber naja, sagen wir mal, noch nicht so custom, ja, dass da gar nichts mehr ist wie früher. Ja, das wird natürlich ein bisschen Zeit dauern. Klar, aber ich denke, vielleicht könnte da mit dem Whitechapel und einem AMD, einer AMD-GPU vielleicht was werden. Mal gucken, was man da für die Zukunft noch plant. Interessant. Nun gut, dann sind wir eigentlich mit den Themen soweit schon mal durch. Wow, jetzt sind wir aber schnell. Könnte ich da vielleicht noch was aus dem Nähkästchen erzählen? Heute irgendwie ging das heute ratzfatz. Ja. Mal gucken, was wir noch haben hier. Ja, eins habe ich noch. Und zwar war das auch vielleicht ganz interessant. Und zwar in Android 12. Ja, wird es eine Funktion geben, um ganz schnell das Mikrofon und die Kamera auszuschalten. Ja, so als Antwort sozusagen auf den Hardware-Switch, ja, gibt es dann im Android 12 den Software-Switch. Ja, klar ist natürlich, ein Software-Switch ist nie hundertprozentig sicher, logisch, weil ja, man könnte ja Sicherheitslücken entdecken, um das trotzdem wieder zu missbrauchen. Aber ich finde, es ist eine deutlich höhere Sicherheit, wenn man das auf Betriebssystemebene schon mal abschaltet. Somit können einfache Apps nicht im Hintergrund oder überhaupt Kamera und Mikrofon quasi öffnen und dadurch möglicherweise auch Daten abzapfen oder einen belauschen. Das ist ganz interessant. Und klar, dass es kein hundertprozentiger Schutz ist, dürfte auch klar sein. Aber es ist ein weiteres Teil im Puzzle, das natürlich auch dazu führen wird, dass es dann bald Leute geben wird, die ne, versuchen, einen Videochat zu starten und tja, sieht kein Bild oder hört keinen Ton oder beides nicht. Ne? Da muss man dann erklärt, ja, aber Kamerazugriff und Mikrofonzugriff und so weiter. Ne? Ja, genau. Ich hoffe, dass Google so weit gedacht hat, dass der Zugriff von der Telefonfunktion her vielleicht separat nochmal abgeschaltet werden muss. Sonst wird es so sein, dass die Leute auch nicht mehr telefonieren können, wenn sie das gemacht haben. Ne? Weil viele sagen, nein, Kamerazugriff und Mikrofonzugriff, nein, das will ich nicht gestatten. Nein. Okay, alles klar. So, das war's. Man kann nicht mehr telefonieren, man kann keine Bilder mehr machen und man kann nichts mehr machen. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich finde es so von der anderen Seite her auch ganz gut. Somit kann man dann auch sehen oder kann man dann auch relativ sicher sein, dass herkömmliche Software eben dort nicht zugreifen kann. Gar nicht so schlecht, oder? Tja, ich glaube, in der Community war nichts los. Wundert mich auch nicht momentan. Moment, ich gucke noch mal schnell nach. Aber ich glaube, da war nix. Nein, da war nix. Nee. Das letzte ist immer noch, wo ich mich über die Worterkennung aufgeregt habe. Ja, vielleicht, das ist noch was Interessantes. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder dass meiner Tastatur speziell liegt. Ich befürchte es mal. Ja, ich habe das Open Keyboard. Ja, und ich stelle eine permanente Verschlechterung der Worterkennung fest. Das ist, was ich da vorgeschlagen bekomme. Das ist teilweise haarsträubend und vollkommen aus der Luft gegriffen. Ja. Auf der anderen Seite weiß ich, Open Keyboard hat das überhaupt einen eigenen Algorithmus oder nutzt das nicht doch den Algorithmus, der eben in Google hier integriert ist für solche Worterkennung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da ja, werde ich momentan nicht sehr froh damit. Allerdings auch Leute, die das Gboard benutzen, habe ich immer wieder gesehen, was die mir manchmal für Texte schicken. Das geht manchmal schon über lustig hinaus. Ja. Also ich weiß auch nicht, vielleicht hängt es auch an den Wörterbüchern, die hier verwendet werden. Was ich in diesen Wörterbüchern alles schon gefunden habe an Wörter, das schlägt echt fast den Boden aus. Ja, also rassistische Wörter und also wirklich massiv illegale Sprüche. Ja, das muss man ganz klar sagen, zumindest hier in unseren Gefilden ist es absolut illegal, was dort teilweise als Worte drin gespeichert ist. Ich frage mich manchmal, wer hat denn diese Datenbanken hier? Wer pflegt denn die? Wow. Wirklich wow. Das sind Sachen, die wage ich hier noch nicht mal zu sagen. Ja? Und ich habe ja schon öfters mal Kraftausdrücke, aber sowas? Nee. Und das ist in der Datenbank drin, in der offiziellen Datenbank. Und da ist nicht nur dieses Open Keyboard betroffen. Das ist wohl eine Datenbank, die von sehr vielen Sachen, Tastaturen etc. benutzt werden können. Das ist wohl so eine Art, so eine offene Datenbank oder sowas. Und wow, das ist echt schlimm. Da muss wirklich mal drüber gegangen werden, dass man da nicht aus Versehen, vor allem wenn dann eben die Erkennung nicht richtig funktioniert, ja, dass man da nicht aus Versehen mal ganz übel Probleme kriegt, ja, wenn hier sowas verschickt wird und typisch ist, ne, leider ein Problem von mir. Ich tippe was ein, ja, so schick's weg und sehe es dann erst später, was der da gemacht hat, weil das ist, glaube ich, aber dann ein Problem von meiner eigenen Taste, also von der Tastatur. Ich tippe was ein und dann steht ja oben der Vorschlag. Ne? Der Vorschlag, was man also auswählen kann. Und wenn ich da drauf drücke, kommt genau was anderes. Also manchmal, nicht immer, aber oft kommt was anderes als das, was dort eben gestanden hat. Ich schätze mal, das kommt daher zustande, weil ich eben nicht genau gerade drauf drücke, sondern manchmal so ein bisschen wische mit dem Finger. Und dann nimmt er wohl ein anderes Wort. Ja, das scheint wohl der Grund zu sein, aber genau konnte ich das noch nicht auswendig machen. Nur die Worterkennung ist schon eine Sache, trotz AI, wie gesagt, auch bei Leuten, die das Gboard benutzen, bekomme ich als haarsträubende Texte. Trotz AI und allem Möglichen, was immer Google so in den Vordergrund spielt, ja, die Worterkennung ist eine Katastrophe. Ja, ich meine, ja, vielleicht ist das auch Jammern auf hohem Niveau, weil wenn ich mal überlege, wie das vor 10 Jahren, 15 Jahren noch war, ja, da war Worterkennung, ja, also am Computer noch ein Ding, ja, und da, okay, das war schlimmer, ja, aber mittlerweile hat man sich eben so drauf verlassen, und ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren von der Qualität her schlechter geworden ist, wesentlich schlechter geworden ist. Und das, obwohl ich oft meine Wörterbücher, also meine persönlichen Wörterbücher zurücksetze oder kontrolliere und alle unnützen Worte rausschmeiße wieder. Das ist ganz schöne Arbeit, aber ich mache mir die. Und trotzdem ist die Erkennung oftmals sehr grottig. Ja, das muss man schon sagen. Ich meine, das ist so ein Running Gag fast schon, ne, mit der Worterkennung. Und naja. Ich weiß auch nicht, da muss es doch möglich sein, vielleicht, naja, hat keine Priorität, denke ich. Wichtiger ist sind die Algorithmen, um den Leuten bessere Werbung unterzujubeln. Ja, die Algorithmen sind wohl wichtiger als die Worterkennung. So, dann gucken wir mal. Dann bleibt nur die App der Woche und da habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt, diese Woche was zu finden. Diesmal ist es ein kleines Tool, was ich gefunden habe, das erstmal unglaublich klingt, aber das durchaus eine relativ hohe Treffsicherheit hat. Ja. Und zwar ist es ein Water Resistance Tester. Ja. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, klar, ihr könnt es nicht so testen, dass ihr das Teil ins Wasser legt, weil wenn sie es dann rausstellt, es ist nicht wasserfest, euer Smartphone, dann war es das. Ja? aber da geht hier ein bisschen anderer Weg. Und zwar, der nimmt das Barometer, das in eurem Smartphone eingebaut ist, und prüft das. Dazu müsst ihr eure Hülle in fast allen Fällen abnehmen. Ja? Sonst kommt ihr hier nicht richtig ran an das, ich glaube, das Mikrofon ist es, genau. Und dann, je nach Modell, ihr kriegt auch angezeigt, falls ihr irgendwo anders da drauf drücken müsst. Manchmal muss man auch auf zwei Stellen drücken, ja. Und zwar relativ fest, ja. Was macht das? Wenn man auf diese Öffnung für das Barometer Druck ausübt, dann wird ja der Luftdruck an dieser Stelle komprimiert. Wenn also das Telefon dicht ist, ja, kann man mit dem Daumen an der Stelle die Luft komprimieren und somit wird der Druck im Barometer relativ stark ansteigen. Ist das Telefon aber nicht mehr wasserdicht, dann steigt natürlich der Druck nicht an, wenn man mit dem Daumen drauf drückt, denn der Druck kann dann an anderer Stelle entweichen und damit ist es dann nicht mehr wasserfest. Wie gesagt, man muss leider ziemlich stark draufdrücken dann, damit das funktioniert, ja, weil der Druck eben nur geringfügig geändert wird, ja, und damit der abgeleitet wird, muss halt entsprechend auch ein bisschen Druck vorhanden sein, ja, also ist nicht ganz so einfach, Aber die Erfolgschance oder die Trefferquote ist relativ hoch. Es wurde auch hier schon von Redaktionen getestet, beispielsweise von Android Authority. Die haben das zum Beispiel schon mal getestet und haben damit auch ein gutes Trefferquote erreicht. Ja. Und so kann man dann feststellen, ist das Gerät wasserfest oder noch wasserfest? Ja, weil mit der Zeit kann sich ja auch so Versiegelungen mal lösen, ja, kaputt gehen und dann ist es eben nicht mehr dicht. Ja. Somit kann man das relativ gut und schnell überprüfen, ohne das Gerät eben jetzt der Gefahr von Wasser auszusetzen oder anderen Sachen, die man da eben normalerweise nutzen muss. Es gibt auch so eine für Uhren gibt es sowas, glaube ich, so eine Art Druckkammer, ja, wo dann ebenfalls geschaut werden kann, wie sieht es aus. Aber das ist natürlich eine relativ kostenaufwendige Sache. Ja. Vielleicht sicherer als hier mit diesem Druck ausüben. Aber immerhin, wenn das Teil hier nicht anzeigt, dass das Ding wasserdicht ist, dann würde ich einfach auch davon ausgehen, dass es nicht wasserdicht ist und tunlichst vermeiden, das in die Nähe von Feuchtigkeit zu bringen. Ganz einfach. Ja. Es ist also zwar kein hundertprozentiger, sicherer Test, aber man kann so dieses Ausschlusskriterium kann man nutzen. Wenn das wasserfest anzeigt, sollte es normalerweise sein. Ja. Denn ansonsten könnte der Druck im Barometer eigentlich nicht erhöht werden. Ja, so sieht es aus. Also ganz simpel, ja, die App der Woche. Viel muss man dazu nicht sagen. Es ist leider Werbung mit drin. Ja, was haben wir vorhin gesprochen? Ne? Es ist Werbung mit drin und es gibt auch In-App-Käufe, warum auch immer. Und deswegen. Naja, okay, gut, was soll's, aber man kann die App kostenlos runterladen zum ersten Probieren. Wird es schon hier, sage ich mal, durchzustehen sein, ohne dass man jetzt gleich das beim ersten Mal schon kaufen muss. Wenn man das natürlich öfters macht und öfters mal Geräte damit prüfen möchte, dann wäre das vielleicht auch eine ganz gute Idee, die Werbung dort rauszumachen und eben die In-App-Käufe zur Vollversion sozusagen zu machen. Ja, also der Water Resistance Tester nennt sich das Ganze. Im Play Store Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Show Notes, ganz unten. Und die Show Notes wiederum, die findet ihr irgendwo in eurem Podcast Player, je nachdem, was für ein Podcast Player ihr habt. Ja. Dort muss aber irgendwo auch die Shownotes normalerweise stehen. Und dort findet ihr auch noch Links zu den behandelten Themen oder zu einigen und natürlich auch zu der App der Woche wie immer. Damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss.